Gott wird Haut und Haare nun zerbieren. Ihr wollt doch auch den Dolch ins Laken stecken. Ihr wollt doch auch das Blut von denen Rammstein.